Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Sehr viel später, aber ich hatte es gestern ja schon angekündigt. Wir sind da. Ich grüße euch. Das ist die letzte Ausgabe von Domian vor der Sommerpause. Und wenn ihr heute nochmal mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin jetzt verbunden mit, ich bitte Sie, sich selbst vorzustellen. Ja, einen schönen guten Abend. Ah, diese Stimme. Claudia, 19 Jahre alt. Guten Abend, Domian. Ich bin geduscht und parfümiert. Ich auch. Was für ein Parfüm nimmst du? Venezia. Mhm. Wir haben vorgestern schon miteinander geredet, leider ganz am Ende der Sendung. Richtig. Und wir hatten so viel Spaß aneinander, dass wir gleich vereinbart haben, wir werden es fortführen. Ganz genau, ja. Ja? Ich fasse mal zusammen, was du erzählt hast. Ja. Du hast erzählt, du arbeitest in einer Agentur, nennen wir es Agentur. Nein, ich arbeite ja noch nicht da. Nein, du bist kurz davor, ne? Richtig. Mhm. Diese Agentur verkauft Erotikkataloge. Genau. Die bringst du quasi an den Mann. Mhm. In diesen Erotikkatalogen sind attraktive Frauen abgebildet mit 090er Nummern. Richtig. Und es wird vorgetäuscht, dass man diese Frauen anrufen kann. Aha. Das kostet zwar ein bisschen was, aber die Frauen sind dann kämen umsonst eventuell zu einem Date. Richtig. Ja? Ja. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass diese Firma ein bisschen linkisch drauf ist. Ja. Du verkaufst den Katalog und bist aber auch hinterher wieder am Telefon, wenn die Jungs die verschiedenen Frauen da anrufen. Ja. Das käme dann wieder gleich bei dir rein, ne? Stimmt, ja. Und du hast ein bisschen geschnuppert da, ne? In der Agentur. Ja. Ja, auf einer Seite ist es halt der Verkauf am Telefon und auf der anderen Seite halt die Datingline, ne? Mhm. Wie weit hast du, das habe ich jetzt nicht mehr richtig in Erinnerung, wie weit hast du da schon einen Probetag gemacht oder wie war das? Ja, ich habe dann auch einige Anrufe entgegengenommen und habe dann halt auch verkauft, die Kataloge, und das hat auch gut geklappt. Mhm. Die haben halt auch abgekauft. Und muss man die Leute eigentlich, die Männer, großartig überzeugen, diese Kataloge zu kaufen? Nein, die meisten Männer, die halt anrufen, die fragen erstmal, was das überhaupt ist. Mhm. Und dann erklärt man halt, dass es eine Routineagentur ist. Aber ist es denn nicht so, dass die meisten Männer sagen, wenn sie dich an der Strippe haben, ich will keinen Katalog, ich will dich, ich will mit dir jetzt reden? Nee, überhaupt nicht. Nein. Nee. Die wollen erstmal halt informiert werden, wie das so von sich läuft. Ne? Und ja, dann erkläre ich ihnen das halt, dass es die Kataloge gibt, das Video mit CD-ROM und die Rufnummern und wie teuer der ganze Spaß ist. Mhm. Ja, und dann haben die Männer halt auch Angst, dass wenn sie sich mit den Frauen halt treffen, dass die Frauen halt noch Geld verlangen. Und wir müssen dann halt überzeugen, dass falls so etwas passieren sollte, was aber logischerweise nicht passieren kann, dass die Männer halt direkt bei uns anrufen sollen und die Frauen rausgeschmissen werden. Also das Ganze hat natürlich eine Fußangel, ne? Mhm. Weil es diese Frauen gar nicht gibt. Nee. Und was wäre jetzt genau deine Aufgabe? Meine Aufgabe, die wäre ziemlich gespalten, und zwar erstens mal ist es halt im Büro, die Kataloge zu verkaufen und halt auch eventuell im Büro an die Hotline zu gehen oder beziehungsweise halt von auch zu Hause, ja. Ja, ich meine eigentlich die Aufgabe, so hatte ich das verstanden, dass du die Männer so lange wie möglich auf dieser 090-Nummer halten sollst, ne? Mhm. Und bequatschen sollst, ganz einfach. Ja, die rufen an und wollen sich halt mit mir treffen und ich... Die denken dann, du bist so eine nette Hausfrau irgendwo, die man treffen kann. Aber ja. Aber wie lange hält man denn einen Mann dann hin? Ja, die Männer rufen ja immer wieder an, weil die denken ja, das ist die private Telefonnummer von mir. Und die wird halt zu meinem Schutz über eine 090er Vorwahl gesendet. Ne? Mhm. Aber es ist ja nicht ganz koscher, die ganze Sache, ne? Die Angelegenheit. Ja, eben, weil das ist auf 630 Mark Basis. Mhm. Und der Rest wird halt über einen Verrechnungscheck ausgezahlt. Und das geht halt alles am Finanzamt dann mehr oder weniger. Ja, koscher, ich meine insofern auch nicht, weil es ja letztendlich eine Betrügerei ist. Ja, eben. Weil die Frauen ja gar nicht existent sind, ne? Eben, auf einer Seite finde ich das halt auch eine große Betrügerei. Mhm. Und das ist auch der Punkt, was mich da zurückhält. Und auf der anderen Seite finde ich es ziemlich interessant, halt mich mit den Leuten zu unterhalten. Habe ich das richtig verstanden? Deute ich das richtig, dass du mich auch angerufen hast deshalb, weil du nicht ganz sicher bist, ob du das überhaupt tun sollst? Ganz genau, ja. Ja. Ja, Claudia, eigentlich sollst du es nicht tun. Eine so nette Frau darf keine so halbseidene Sachen machen. Nein, weil ich hatte auch halt ziemlich viel Erfahrung von Datingline, wo ich angerufen habe. Ja. Die 030er Nummern halt, ne? Und dann hatte man auch viel Spaß und so, ne? Aber das geht ja wieder in eine ganz andere Richtung. Mhm. Ich will überhaupt nicht in diese Richtung jemanden verleiten, aber ja. Fragen darf man ja alles. Ja, klar. Ich frage ganz einfach mal eine Frage. Ja, frag mal. Hast du denn schon mal mit dem Gedanken gespielt, wirklich professionellen Telefonsex anzubieten? Telefonsex? Sex, ja. Ich glaube nicht, dass es auf meinem Gebiet ist. Es gab da mal eine Radiosendung und die hat jemanden gesucht für abends. Eine nette, erotische Stimme. Mhm. Aber ich hatte dann mal versucht anzurufen. Ich glaube, das war ihr sogar. Einfleiß, kann das sein? Das kann sein, ja. Ja, genau. Und dann hatte ich halt versucht anzurufen, aber ich hatte da nichts mehr davon gehört. Und ja. Wie könntest du das denn überhaupt so... Ich meine, die Stimme ist dafür, glaube ich, sehr gut geeignet. Könntest du das denn überhaupt so von der Seele und vom Herzen her Telefonsex zu praktizieren, anzubieten? Telefonsex selber nicht, nee. Glaube ich nicht dran. Mhm. Wenn du jetzt mit den Leuten da redest, ne, mit den Männern, geht das denn auch schon so in die Erotik-Richtung? Musst du die auch schon ein bisschen heiß machen am Telefon, um die eben so lange wie möglich zu halten? Ich muss es nicht, aber da kommt natürlich immer mal vor, zum Beispiel was der Mann anhat oder... wo er sich gerade befindet, ob er gerade duschen war oder so, ne? Mhm. Und dann fängt der Mann oder der Kunde halt selber an, von zu erzählen, ne? Und wenn er das Foto halt vor sich sieht, ne, was ich denn halt bin, und ich muss halt herausfinden erstmal überhaupt, wie ich aussehe, ob ich schlank bin oder ob ich mollig bin, klein, groß, blond, brünett, egal was, ne? Und das muss ich erstmal selber versuchen rauszufinden. Und dann frage ich halt so, zum Beispiel, ja, wie gefallen dir denn meine Haare oder die Länge meiner Haare? Weil du gar nicht weißt, auf welche Anzeige im Katalog die sich melden, ne? Eben. Haben diese Anzeigen in dem Katalog Namen? Ja, Vera oder so? Dann müsstest du eigentlich in deinem Katalog erstmal blättern. Vera, wer ist Vera? Ach, ich bin heute rot. Das sind wirklich hundert von Tausenden. Du Arme, das ist ja völlig Stress, wenn du... Ja, gehst du denn so erotisch, sexmäßig sehr auf die einen dann oder bremst du es dann doch irgendwann ab? Ich bremse. Ja. Auf jeden Fall. Ist das peinlich auch? Peinlich nicht. Weiß ich nicht, wenn ich vielleicht einen Partner zu Hause sitzen hätte, dann wäre mir das wahrscheinlich peinlich. Aber das ist, nicht unbedingt. Aber das ist nicht so ganz meine Wellenlänge. Mhm. Nun sind wir ja jetzt Gott sei Dank weit weg von dieser bösen, pornografischen, erotischen Katalogwelt, sondern wir beide unterhalten uns. Zum Glück, ja. Und mir kannst du ja sagen, wie du aussiehst. Ja, wie sehe ich aus? Ich bin knapp 1,80 groß, habe dunkelgrüne Augen, langes, rotbraunes, gewelltes Haar. Mhm. Denke mal, dass ich ein ganz süßes Gesicht habe, hoffe ich ja mal. Denke ich eigentlich auch, ja. Schlank. Ja. Ich würde mal sagen, etwas molliger, aber es passt zu mir. Und ich würde mal sagen, ich habe einfach die Kurve an der richtigen Stelle. Ja. Das ist okay. Doch, das muss ich sagen. Ich mag ja das Mollige eher ein bisschen als die Bügelbretter. Ja. So gemein darf man auch nicht sagen. Nein, natürlich nicht. So gemein wollen wir nie sein. Was machst du denn eigentlich so sonst in deinem Leben, Claudia? Meinst du beruflich? Ja. Ich arbeite zurzeit im Einzelhandel. Ja. Und das war's halt. Aber wir müssten dich doch wirklich irgendwo... Irgendwo müsst ihr mich doch unterkriegen, ja, ne? Also nicht in solche Schmuddel, in so einem Schmuddelgewerbe. Wir müssen dich bei einem Radiosender unterkriegen. Vielleicht sollte ich dich mal engagieren, um meinen Vorspann zu sprechen. Ja, das kann ich sag doch mal, Domian, das 1 Live Talk Radio. Sag mal. Ja, hallo, hier ist Domian, das 1 Live Talk Radio. Telefonnummer 0800-5678-111. Und die Telefonnummer lautet 0800-5678-111. Harald Schmidt, wenn du zuhörst heute Nacht. Nimm sie doch mal für dich. Sie könnte wunderbar sagen, heute im Kapitol zu Gast, der Kapitol sagt ja nicht, heute im Studio so und so zu Gast und so weiter. Claudia, also ich würde an deiner Stelle diesen Schmuddelscheiß da nicht machen. Meinst du? Nee, ich glaube, es ist nicht gut. Und so ein wunderbares junges Mädchen wird dadurch nur beschmutzt. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ja. Du hast keinen Freund im Moment? Nein. Stell dir mal vor, du hast bald einen tollen Freund, was ich dir sehr wünsche. Und der kriegt dann mit, dass du irgendwelche blöden Erotikkatalogs anpreist. Ja, ist schlecht, doch, muss man sagen, doch. Was? Das ist ziemlich schlecht. Ja, und dann, und du verdienst nicht mehr richtig die Kohle damit, ne? Ja. Wenn der jetzt noch der Rubel rollen würde, würde man sagen, ja, vielleicht, okay, aber so, irgendeinen anderen Nebenjob wirst du schon finden. Ich hoffe ja, dass uns hören so viele Medienmenschen zu, dass irgendjemand von einem Privatsender oder einem Radiosender irgendwo sagt, nee, das ist die Stimme, Claudia brauchen wir. Ja, dann können wir ja gerne meine Rufnummer weitergeben. Oh, das sage ich dir. Das machen wir ganz seriös. Und dann werden wir uns vielleicht nochmal unterhalten, wenn du vielleicht doch die Nachfolgerin von der Herzblattsprecherin bist. Oder bist du es vielleicht sogar und verarscht mich jetzt? Nein, nein. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß heute Abend. Ja, ich dir auch und ich wünsche dir einen schönen Sommer. Oh ja, den werde ich bezahlen. Hast du schon Urlaub gemacht? Nein, noch nicht. Im August erst. Und wo geht's hin? Ja, mal schauen, ne? Mal schauen, so sehe ich. Bin ziemlich spontan. So bin ich auch, ja. Claudia, alles Gute. Und ich wenn. Ich habe noch viele Grüße von meiner Freundin. Ja. Und die grüße ich auch noch. Ich weiß, du magst das nicht, aber ich muss das einfach loswerden. Du darfst alles. Ich darf alles. Du darfst alles. Süß. Dann grüße ich meine Familie und meinen Prinzen. Den Prinzen? Den Prinzen. Wer ist der geheim. Prinz? Es gibt also einen Mann. Ja, mehr oder weniger. In den du verliebt bist? Nein. Ein bisschen? Nein, mit dem habe ich eigentlich bis jetzt nur so telefonischen Kontakt, den ich mal auf einer Datingline kennengelernt habe. Aha. Und das ist halt im Moment mein Prinz und ich hoffe mal, dass er zuhört. Ich weiß es nicht genau. Wie geheimnisvoll. Ja, mal schauen, was daraus wird. Vielleicht werden wir uns irgendwann nochmal sprechen. Ganz genau. Alles Gute. Ich wünsche dir was. Tschüss. Tschüss, Claudia. Tschüss. So, meine Lieben, Themenwechsel. Jetzt wird's ernst. Ich möchte gerne zur gestrigen Sendung etwas sagen. Gestern habe ich hier ein Gespräch geführt mit einem Justizangestellten einer JVA, einem Knast in Gelsenkirchen. Dieser Vollzugsbeamte erzählte, dass er einen Häftling zum Sex zwingt und das immer wieder. Und der rief gestern auch direkt aus der JVA an. Diese Geschichte entspricht nicht den Tatsachen. Der Beamte hat sich heute selbst angezeigt und zugegeben, dass das Erzählte erfunden sei. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen Vortäuschens einer Straftat und das NRW-Justizministerium erwägt dienstrechtliche Schritte. Der Anrufer hat sich heute hier bei uns, bei uns live, beim WDR, förmlich entschuldigt. Dennoch wird diese Sache für ihn, das vermuten wir alle, sehr übel ausgehen. So kann es also gehen, wenn man hier bei uns in der Sendung nicht die Wahrheit sagt. Das zu diesem Fall gestern. Es geht weiter mit Tina. Und Tina ist 23 Jahre alt. Genau, guten Morgen. Schönen Morgen. Hallo. Ja, und zwar mein Thema ist, ich habe mich so geärgert am Mittwoch über diesen einen Anrufer, der meinte, dass wenn man einen Porno sehr hört, dass man dann schon fremd ginge. Ja. Und ich wollte jetzt einfach mal für Frauen sprechen. Weil ich persönlich muss also zugeben, dass ich mich auch von solchen Filmen sehr angemacht fühle. Mm. Und dass ich mit meinem Freund solche Filme auch gucke. Und ich denke, dass die meisten Mädels so eigentlich sich nur nicht trauen, das zu sagen. Und das finde ich sehr schade, weil wir sollten schon ein bisschen freier, denke ich, sein in solchen Dingen. Also für dich ist dieser Vorgang, darauf hat der Anrufer sich ja bezogen. Also ich hatte ja vor ein paar Tagen einen Anrufer in der Sendung, dessen Freundin, also die Freundin hat ihn verlassen, weil sie ein Porno bei ihm gefunden hat. Und die ganze Liebe deshalb in den Wind geschossen hat. Das ist für dich absolut lächerlich. Mhm. Also ich gucke mit meinem Freund die Filme. Also ich finde das total albern. Also da müsste man ja wirklich ständig hinterher sein, wo es jetzt wirklich anfängt. Wo fängt es an? Genau, fängt es schon an, wenn ich auf der Straße irgendjemanden hinterher gucke, den ich gut finde. Ne? Ist ja vielleicht dann auch schon eine Art von Fremdgehen. Ja. Dann muss ich ins Kloster gehen. Aber im Kloster kann ich auch in Gedanken fremdgehen. Also da gibt es gar keine Vorsichtsmaßnahmen nirgendwo. Okay. Ne? Also ich war jetzt halt gerade auch 8 Monate in England, bin jetzt mit meinem Freund über 2 Jahre zusammen und weil ich mir da echt ständig deswegen Sorgen gemacht habe, dass er jetzt irgendwie mal einfach nur mal eine andere Frau anguckt, dann hätte ich wahrscheinlich nie schlafen können. Aber das ist natürlich dann die Optimallösung, wenn ihr beide zusammen euch diese Filmchen anguckt. Ja. Kommt das oft vor oder ab und an nur mal? Also ich würde sagen, eher ab und an. Mhm. Also wir gehen jetzt hier nicht jeden Samstag in die Videothek, aber schon, sag ich mal, regelmäßiger. Ab und an regelmäßig. Wie geht das denn? Wir wollen uns das natürlich jetzt alle auch vorstellen. Wie geht denn das denn bei euch ab? Ihr sitzt auf eurer Couch im Wohnzimmer? Ja, nein, wir sind dann schon am Bett. Am Bett, okay. Der Fernseher ist dann am Bett. Die Kassette wird eingeworfen. Genau. Die heißen Geschichten laufen da im Fernsehen dann ab. Ja. Ihr liegt bereits nackt am Bett? Nein, nicht unbedingt nackt. Wir sind meistens schon noch angezogen Erst sitzt ihr dann ganz brav vor dem Fernseher und schaut euch das an? Ja. Schweigt still darüber? Nein, überhaupt nicht, weil am Anfang sind wir machen uns immer ein bisschen lustig darüber. Kann man sich lustig machen und dabei geil werden? Geht das? Ja, kann man. Ich glaube schon. Also ich meine, wir kennen uns halt schon länger. Ich denke, das geht dann ganz gut, wenn man das Vertrauen hat. Irgendwann kommt ihr aufgrund dessen, was ihr im Fernsehen gesehen habt, auch ein bisschen in Fahrt. Auf jeden Fall. Also euch turnt das schon beide richtig an, kann man sagen. Total. Wahrscheinlich nicht jeder Film, aber der eine oder andere. Ja, auf jeden Fall. So, und dann? Ja, dann läuft der Film im Hintergrund und dann beschäftigen wir uns mit uns selber. Also das läuft dann parallel? Ja. Das ist dann also doppelte Reiz... Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin da auch sehr visuell. Also ich kann eigentlich auch dann, wenn ich sowas im Hintergrund habe und dann auch so auch das höre, dann kann ich viel besser abschalten und mich viel besser auf das konzentrieren, was da... Ist natürlich auch geil. Ne? Man hat es live in der Hand alles und trotzdem noch im Fernsehen auch nochmal alles schön plastisch vor Augen. Ne? Ja. So ein Pärchen seid ihr. Ja, ich glaube halt einfach, dass viele Frauen sich einfach nur nicht trauen. Das ist das Problem. Viele Frauen haben in der Tat mit diesen Sachen Probleme. Ja, ich frage mich aber wirklich, warum. Weil ich meine, da ist ja nichts Anrüchiges dran. Mhm. Wir gucken uns ja jetzt keine Gewaltschinken an. Ich hatte mal eine gute Freundin, die so ein bisschen drauf war wie du. Aber die hat sich nie getraut, in diese Videotheken zu gehen. Und dann musste ich immer in die Videotheken für sie gehen und die Filme ausleihen, damit sie sich dann entweder die alleine reingezogen hat oder auch mit ihrem Freund. Aber meistens alleine. Das ist sehr ungewöhnlich, ne? Dass Frauen, das mache ich aber wohl auch. Das machst du auch. Also ich habe mir jetzt in London auch einen gekauft, aber das war auch so ein bisschen schmutzig, muss ich sagen. Das würde ich, glaube ich, in London da in Soho nicht mehr machen. Dann sitzt Tina vor dem Videorekorder, schaut sich den Film an und hat Spaß mit sich selbst. Ja, auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Ne? Klar. Ja, ein schönes Statement. Ich danke dir, dass du mich unterstützt in meiner Argumentation. Auf jeden Fall. Das ist also total lächerlich, was der Typ da gesagt hat. Ich auch so. Wirklich. Tina, schöne Ferien. Schönen Gruß, danke schön an deinen Freund. Tschüss. Apropos schöne Ferien. Ich sage es euch jetzt schon mal. Also wir haben heute die letzte Sendung vor der Sommerpause. Dann haben wir Sommerpause bis zum 22.08. Das müsst ihr euch merken, bis zum 22.08. Und passend zur Sommerpause habe ich eine sehr nette Karte bekommen von Marina. Von wo weiß ich nicht, hier steht nur Marina drauf. Und sie schreibt, hi Traummann, Gott sei Dank, Domian geht in die Sommerpause. Endlich kann ich eine Stunde länger schlafen. Übrigens, dein Freund muss ja ein toller Mann sein, dass er dich als Freund hat. Bestell ihm einen Gruß, er soll dich schön verwöhnen. Sonst kann er was erleben. Ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub und richtig viel Freude. Dein treuer Fan Marina. Ich danke sehr für die Karte und es stimmt alles, was du geschrieben hast. Joanna, 21. Ach, nun habe ich jemanden, der hat so einen schönen Namen und hat die Arme aufgelegt. Sebastian, 16 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, Sebastian. Ich bin immer noch ganz angetan von Claudias heißer Stimme. Nicht, ich weiß jetzt, dass alle Männer natürlich kollabiert sind vor den Geräten. Ja gut, zu meinem Thema. Ja. Und zwar, wie gesagt, ich bin 16 Jahre alt und hatte jetzt eine zweijährige Beziehung zu einer 8 Jahre älteren Freundin. Zwei Jahre lang? Hat die gedauert? Ungefähr 2 Jahre, ich glaube 1,5 Jahre ungefähr. Mhm. Ich weiß nicht, du wirst dich nicht mehr daran erinnern, aber wir hatten vor 2 Jahren schon mal miteinander gesprochen. Da war das noch ganz frisch mit dir. Und auf jeden Fall war ich 2 Jahre mit ihr zusammen und da ist einiges passiert in der Zeit. Mhm. Sie wollte mir mehr oder weniger, ich sag's jetzt mal so krass, ein Kind andrehen. Mhm. Ich habe sie vor 2 Jahren auf dem Campingplatz kennengelernt an der Nordsee und habe mich da auch direkt in die verliebt. Und so, wie gesagt, war auch ganz reizvoll für mich, dass die sich überhaupt auf einen 8 Jahre jüngeren Jungen eingelassen hat. Das ist natürlich schon sehr... ein großes Kompliment dann auch, ne? Wenn man so jung ist, dann fühlt man sich geschmeichelt. Ja, ich habe es auch so aufgepasst. Mhm. Und dann kam es dann halt auch zum, also allerdings erst nach 3 Wochen kam es dann auch zum Verkehr, sag ich mal. Ich war zum ersten Mal richtig besoffen und habe da nicht mehr sehr viel von mitgekriegt. Deswegen kann ich auch nicht genau sagen, inwieweit wir da verhütet haben und so weiter. Und nach ein paar Wochen ruft die mich dann an, dass sie, ich glaube nach 2 Monaten, ich war auf Klassenfahrt damals, habe dann bei ihr angerufen und meinte sie halt, dass sie schwanger wäre. Das war ziemlich am Anfang, ne? Hab dich gerade akut nicht verstanden. Das war ziemlich am Anfang, oder? Das war ziemlich am Anfang. Ja. Das war vor 2 Jahren fast. Ja, und war sie schwanger? Die ist schwanger. Die hat jetzt auch ein Kind. Das ist im Mai 1 Jahr alt geworden. Das ist dein Kind? Das ist zum Glück nicht mein Kind. Also, die hatte wohl damals auch noch mehrere Beziehungen laufen. Damals zu älteren Männern aber auch noch. Und, also eine ziemlich wilde, sag ich mal. Aber sie hat dir damals gesagt, das wäre dein Kind am Anfang. Das hat die mir, ich sag mal, fast bis in den Kreis da reingesagt. Ich sag mal, fast über 9 Monate. Über 9 Monate? Und da warst du 14 Jahre alt? Ich war... 15? Ja, ich meine, ich war noch 14 oder bin dann nachher 15 geworden. Und war natürlich eine ganz doofe Situation. Ja, klar. Hattest du es damals deinen Eltern schon gesagt? Nee, also wie gesagt, ich wohne mit meiner Mutter alleine. und war aber mit meinem Vater in diesem Urlaub. Ich war zusammen mit meiner anderen Familie im Urlaub, habe sie da kennengelernt und mein Vater wusste da eigentlich, dem hat das nicht so richtig in den Kram gepasst, dass ich nur noch mit ihr rumhing und so. Und 8 Jahre älter war auch irgendwie ungewöhnlich für ihn und so. So, jetzt hat sie, wie hat sich das denn dann aufgelöst alles? Ich sag mal, das ist eine ziemlich wechselhafte Beziehung gewesen. Ich bin dann immer wieder mit ihr auseinandergekommen, hatte dann zwischendurch auch immer... Nein, mit dem Kind meine ich. Wieso war plötzlich dann klar, dass es nicht dein Kind ist? Das war nach 9 Monaten, da muss ich einen Vaterschaftstest machen. Bluttest. Musstest du? Habe ich gemacht. Das war alles eine Sache, das war ziemlich umstritten. Das war angeblich irgendwie anonym. Das wurde bei der Frauenärztin gemacht. Und wer hat das eingeleitet? Deine Mutter, dein Vater, sie oder? Nee, meine Mutter wusste da gar nichts von der Schwangerschaft. Oder, beziehungsweise von der Schwangerschaft wohl, aber ich habe direkt ausgeschlossen, dass es mein Kind sein könnte. Also wer hat das eingeleitet? Mit dem Kind? Nee, mit dem Schwangerschaftstest. Ach, mit dem Vaterschaftstest. Das waren ihre Eltern, das ging von ihren Eltern aus. Also die waren die ganze Zeit eingeweiht. Und die haben ihre Tochter auch ziemlich gedeckt die ganze Zeit. Also Nesthäkchen, sie ist die Jüngste da in der Familie. Also da kam dann raus, dass du nicht der Vater bist. Nee, zum Glück nicht. Gott sei Dank, ja. Er hat ihre andere Beziehung, von der ich die ganze Zeit auch wusste, ich habe es halt toleriert, weil ich natürlich irgendwie, sie war 8 Jahre älter und ich fand das natürlich alles sehr reizvoll. Von daher habe ich alle anderen Beziehungen von ihr auch sehr toleriert. Dann bist du aber doch noch ziemlich lange mit ihr zusammengeblieben, nachdem diese ganze Aktion gelaufen war. Ja, ja, wie gesagt, wir wohnten in 2 verschiedenen Städten und von daher hatten wir nicht täglich Kontakt. Ja, aber hast du nicht einen riesen Hals auf sie, dass sie dir quasi wirklich, wie du es gesagt hast, ein Kind andrehen wollte? Nee, hatte ich. Ja gut, zu der Zeit. Ich bin dann auch in der Schule sehr abgesackt, bin dann sitzen geblieben, auf die Hauptschule gekommen. Jetzt seid ihr nicht mehr zusammen? Wie lange nicht? Nee, jetzt seid ihr nicht mehr zusammen. Wir sind jetzt nicht mehr zusammen. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Ich habe jetzt vor 2 Monaten das letzte Mal mit ihr telefoniert. Was ist der Grund deines Anrufes eigentlich? Jetzt hier. Ja, ich bin eigentlich nur irgendwie verliebt. Ich weiß nicht ganz, was ich da machen will. Immer noch an die Frau? Ja, von daher habe ich auch begonnen mit, ich bin der Hörig oder so. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe oder so, aber... Ich weiß nicht, ich kann die nicht ganz aufgeben und ich kann mich auch in keine anderen gleichaltrigen Partnerschaften oder Beziehungen irgendwie, das klappt irgendwie alles nicht dadurch. Ich hatte jetzt eine Beziehung zuletzt vor 3 Monaten, glaube ich, zu einer anderen, da waren wir auch schon mal durcheinander, da waren wir auch schon mal auseinander. Und aber irgendwie ist die immer im Hinterkopf, das Mädchen. Ich kann da irgendwie nicht... Das Mädchen ist gut, das ist eine junge Frau, ja. Ne? Ich kann 24, ne? 24. Mit der Sache nicht abschließen. Eigentlich nach einer recht üblen Geschichte, finde ich. Ja, durch diese Schwangerschaft. Ja, sehr übel finde ich das. Sehr. Wenn sie einen so jungen Menschen in eine derartige Bredouille bringt und ihn 9 Monate zappeln lässt, muss sie eigentlich als viel ältere Person, muss sie mit einer solchen Situation verantwortungsbewusster umgehen. Alleine das ist schon so eine negative Geschichte, dass ich schon nicht mehr viel von der Frau halten kann, ehrlich gesagt. Wenn sie einen 14-jährigen Jungen verführt, das ist ja schon auch schon hammerhart, ne? Ja, gut, ich sag mal, man wird sie nicht unbedingt für 24 halten. Ist ja egal, ist ja völlig egal. Völlig wurscht, sie ist es aber. Und dann solche Sperenzchen da macht. Ich glaube, dass du nur eine Chance hast, Sebastian, wenn du das immer und immer wieder versuchst und über jede Woche oder jeden Monat kannst du glücklich sein, wo du schaffst, nicht mit ihr in Kontakt zu treten. Und versuche wirklich, du bist ja blockiert von dieser Frau. Irgendwo wohl. Ja, du sagst ja, dass es gar nicht gelingt, dich für andere Menschen zu öffnen, andere Liebesgeschichten zu öffnen. Ja. Das muss anders werden. Du kannst nicht deine ganze Jugend mit dieser Frau im Kopf oder wie auch immer verbringen und vertun, sage ich jetzt mal sogar provokant. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja das Gefühl, sie spielt auch ein bisschen mit mir. Das wird mit Sicherheit der Fall sein. Und wenn du schon das Gefühl hast, dann ist es auch so, Sebastian. Ja, dass wir nur so sporadisch Kontakt haben und dann wird er monatelang nicht... Sei froh, dass die weit weg wohnt von dir oder zumindest nicht direkt in deiner Nachbarschaft. Ja. Und versuche wirklich, soweit du das irgendwie hinkriegst, auf Distanz zu bleiben und auch Nein zu sagen, wenn sie anruft. Und versuche auch an andere Mädels ranzugehen. Die muss ja nicht gleichaltrig sein, die können ruhig älter sein, wenn du halt auf Ältere stehst, ist ja egal. Ja, das ist ja doch gerade das Problem. Normalerweise kommt ein damals 14-Jähriger ja gar nicht an eine 22-Jährige ran. Ja, nun bist du aber auch schon 16 und nun, als 16-Jähriger kann das auch schon mal passieren, dass ein 16-Jähriger eine 20-Jährige hat. Das kann ja alles sein. Ja. Also, weg von der Frau. Du bist es nicht wert, dass du dich mit der so beschäftigst. Die hat viel Schlimmes angerichtet bei dir, finde ich. Ja. Stell dir mal vor, er hätte diesen Test nicht gemacht. Dann wärst du jetzt in der Auffassung, dass du der Vater von dem Kind bist. Das wäre, dann wäre ich jetzt noch in der Ungewissheit. stell dir das mal vor. Und das hätte die alles mitgemacht. Das ist schon unverzeihlich, was die da angestellt hat. Mhm. Weg von dir, weg, weg, weg, weg. Ja, ich denke mal, ich werde auch den Kontakt da nicht mehr, also zumindest von meiner Seite aus nicht mehr auf. Und wenn die anruft, dann hast du keine Zeit und keine Lust. Mhm. Eisern sein, Sebastian. Gut. Viel Glück. Ein bisschen duft natürlich, ich habe dich auch in Köln beim Domian Extra gesehen. Ehrlich? Auf Rudolfplatz. Ah ja. Und ich gucke dich seit ungefähr 5 Jahren relativ unregelmäßig durch meine Schule, aber wenn es geht, dann gucke ich dich halt und finde dich echt klasse. Dankeschön. Und ich muss jetzt den Marcel grüßen. Ach, heute. Na gut. Okay. Marcel. Tschüss Sebastian. Tschüss. Ein neuer Versuch mit Joanna. Stimmt's? Hallo. Joanna oder Joanna? Joanna. Joanna, 21. 21, ja. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Du klingst aber nicht sehr froh. Nein. Was ist los? Weil ich habe das Thema, mein Freund, der verprügelt mich immer. Mhm. Nach Strich und Faden, also wirklich. Der hat mich schon 2-mal krankenhausreif geschlagen. Wie lange seid ihr zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre schon? Ja. Wohnt ihr zusammen? Ja. Beschreib mal diese schlimmen Situationen. Er hat dich krankenhausreif geschlagen? Beschreib mal so einen Vorfall. Ja, der kam abends nach Hause, war mit Kollegen weg und ich kann nicht so laut sprechen, weil der ist oben. Ich muss sie gerade schon mal auflegen. Der kam nach Hause und hatte Stress mit seinen Kollegen und hat sich hierüber tierisch aufgeregt und dann hat er mich angegriffen, hat mich erst so ins Gesicht geschlagen, mir ein paar geklatscht und dann hat er angefangen, mich in die Ecken zu schubsen, zu treten und immer auf mich eingeschlagen. Und du warst so verletzt, dass du ins Krankenhaus musstest? Ja. Hast du selbst den Krankenwagen angerufen? Nee, das hat er hinterher noch gemacht, weil ihm tut das hinterher immer sehr leid. Er bereut das. Ich traue mich auch nicht von ihm weg, weil ich weiß nicht, wie es mir dann geht. Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Einmal eine Woche und einmal auch nur 2 Tage. Eine Woche im Krankenhaus? Ja. Hat er dir was gebrochen gehabt? Ja, Rippen. Ich hatte eine angebrochene Rippe, einen Nasenbeinbruch und Prellungen. Ist er in deinem Alter, 21, 20? Nee, 24. 25, und das kommt immer und immer wieder vor? Ja. Kannst du sagen, wie oft das schon vorgekommen ist, oder ist es so oft, dass du es schon gar nicht mehr gezählt hast? Das kann ich wirklich nicht mehr sagen. Du kannst, also ich übertreibe nicht, wenn ich sagen würde, die Joanna kriegt fast jede Woche einen in die Schnauze von ihrem Freund. Ja. So im Durchschnitt? So ungefähr. Vor was hast du Angst, wenn du dir vorstellst, dass du von ihm weggehst? Ich sag mal, der hat so viele Kollegen, weil das ist kein Deutscher, das ist ein Ausländer. Mhm. Woher kommt er? Aus der Türkei. Mhm. Ich glaube, der findet mich überall. Da müsste ich mich wirklich schon ins Ausland absetzen. Das möchte ich nicht. Ich habe auch keine Freunde mehr, nur noch die Freunde von ihm. Zu meiner Familie traue ich mich nicht mehr, wegen die Flecken. Bist du berufstätig? Ich war berufstätig, jetzt nicht mehr. Deshalb? Nee, deshalb nicht. Ich habe Kinderpflegerin gelernt und das ist schwer, eine Stelle zu finden. Das heißt, du bist den ganzen Tag zu Hause? Ja. Ja. Und relativ einsam? Ja, eigentlich schon. Mhm. Er entschuldigt sich jedes Mal danach? Ja, wenn nicht sofort am selben Abend oder am selben Tag, dann vielleicht am selben Tag später. Wenn er sich dann entschuldigt? Was sagst du darauf? Ich sag, ja, ist in Ordnung. Manchmal sage ich auch, ich glaube, du das sowieso nicht mehr, dass du das nicht mehr machst. Hm. Hast du ihm schon mal angedroht? Hast du ihm schon mal gesagt? Also, wenn es jetzt noch einmal vorkommt, dann gehe ich? Ich habe ihm das schon öfter gesagt. Ich habe auch schon mal gesagt, dann wirst du mich nie wiedersehen. Hm. Und dann wirst du mal sehen, wie sowas ist. Und was antwortet er darauf? Ja, das wollen wir ja dann mal sehen. Also von wegen, dass ich das sowieso nicht schaffe, gegen ihn anzukommen. Mhm. Nimmt er dich nicht ernst? Nee, in dem Moment nicht. Wenn Glaubst du wirklich, dass er dich verfolgen würde und dir Gewalt androhen würde? Oder Gewalt ausüben würde sogar weiterhin, dann auch wenn du weg wärst? Dass er dir nachstellen würde, dich ausfindig machen würde? Na, ich schätze mal, dass er mich auf jeden Fall suchen würde. Versuchen würde, mich dann zu überreden. Und wenn ich nicht so zurück zu ihm komme, dass er mich dann zwingen würde. Hm. Aber das weiß ich nicht genau. Wird denn deine Familie nicht ein wenig stutzig? Nö, die wissen das eigentlich nicht. Also ich gehe da nur hin, wenn man vom Gesicht oder von den Händen nicht sieht. Hm. Hast du Hast du dich irgendjemandem anvertraut schon? Nee, eigentlich nicht. Noch niemandem? Nee. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass du sagst, nach Jahren. Das, ja. Das geht jetzt schon Jahre so? Ja, 2,5 Jahre. Er war am Anfang liebevoller mit dir. Am Anfang war es liebevoll, ja klar. Und dann auf einmal. Ich finde es ganz bestürzend und traurig, was du erzählst, Joanna. Ja. Und bin der ganz, ganz festen Überzeugung, ohne Wenn und Aber, dass du von diesem Mann, von diesem jungen Mann weg musst. Ich weiß aber jetzt auch, was in dir vorgeht. Du hast 1000 Aber, ne, Sätze jetzt. Aber was passiert, wie soll ich es machen? Ich habe Angst und das ist eine sehr schwierige Situation. Aber die Alternative ist nicht, bei ihm zu bleiben und immer und immer und immer wieder das zu ertragen. Ja, aber was soll ich machen, wenn ich... Was empfindest du diesem Mann gegenüber denn überhaupt noch? Ich liebe ihn noch ziemlich sehr, obwohl er mir das antut. Aber manchmal bin ich mir auch mein Gefühl nicht sicher. Du Anna, ich mache diese Sendung jetzt über 4 Jahre hier. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe von Frauen, die wirklich misshandelt werden von ihren Männern. Du wirst auch misshandelt. So wie du es gerade gestellt hast. Und diese Frauen sagen mir wirklich noch, dass sie die Männer lieben. Ich verstehe das nicht. Ja, ich auch nicht. Ich kann es nicht verstehen, wenn man so behandelt wird von einem... Ich rede mit gar keinem. Ich höre noch Stimmen. Das ist der Fernseher. Soll ich runterkommen oder was? Ich hab Fernseher laufen. Leg mal auf, Joanna. Wir versuchen dich nachher nochmal zu erreichen, okay? Vielleicht da runter. Ja. Ja? Ja. Hörst du mich? Ja. Wir versuchen dich gleich nochmal anzurufen. Okay. Ja, okay, leg mal auf. Also wir kümmern uns auf jeden Fall um das Mädchen. Nicht, dass ihr denkt, dass da jetzt irgendwie dass das versickert. Wir werden uns nach der Sendung um das Mädchen kümmern. Patricia ist noch dran, 16 Jahre alt. Also ich bin jetzt noch dran, ja? Ja, hallo. Hallo, ja, mir kommt das jetzt irgendwie ein bisschen komisch vor, nach dieser bestürzten Situation jetzt zu reden, weil ich fand das echt ganz schlimm. Ja, ich auch. Also ich habe ein Thema, also wir kommen ja aus der gleichen Stadt, also ich komme aus Gummersbach. So. Du bist ja sicher da unten an dem Monitor oder so. Nein, ich sehe hier nur Patricia, 16 Jahre. Hier steht genau, nichts von Gummersbach. Ich bin 16 und komme aus Gummersbach, genau. Und das ist eigentlich auch mein Thema. Also ich bin 16, bin ein bisschen anders wie andere Jugendliche, würde ich sagen. Also ich bin halt eben so ein bisschen, also ich bin Einzelkind, ich bin sehr, sehr gut erzogen. Ich hatte wirklich eine tolle Kindheit hier, also das muss ich sagen. Also da ist überhaupt keine Frage. Also Kindheit war super hier in Gummersbach. Wir hatten halt hier total viele Wiesen und so, wir konnten immer raus. Aber so seit ich so, ja, nach der Pubertät, also ich bin halt so erzogen, dass ich mache immer meine Klappe auf. Ich bin dabei nicht ausfallend, aber ich sage eben immer meine Meinung. Ich habe auch eine Meinung. Bist du noch Schülerin? Bist du noch Schülerin? Ja. Ja, ja, also ich gehe aufs Gymnasium. Ja, auf welches Gymnasium? WWG, Wühlweber, in Berg-Neustadt. In Berg-Neustadt, ja. Ja. Ich habe meine mittlere Reife in der Tasche, also von daher bin ich ganz happy. Nein, und ich bin halt, also, ja, es gibt halt so Geschichten, ich habe mir mal die Haare blau gefärbt. Du fühlst dich, Patricia, ich muss jetzt ein bisschen hetzen, weil die Sendung gleich vorbei ist, du fühlst dich nicht ganz wohl da, oder wie? Nee, eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Patricia, du weißt, dass Jürgen Domian aus Gummersbach kommt. Du weißt, dass Hella von Sinnen aus Gummersbach kommt. Ja, die finde ich auch total super. Ja. Und wir, die Hella, die wahrscheinlich heute Abend auch wieder zuguckt und Cornelia Scheel, wir können dich absolut nachempfinden. Ja. Und wir können dir nur sagen. Also ich habe auch eure Bücher gelesen, beziehungsweise deins und mit Hella zusammen. Und wir können, ich habe mir schon fast gedacht. Wir können dir, ich sage es jetzt mal auch in deinem Namen, Hella, du wirst mir zustimmen, will ich nur raten, geh so schnell wie möglich woanders hin, nach Köln zum Beispiel, nach Berlin oder nach Hamburg. Ja, meine Lieblingsstadt wäre natürlich Köln. Ja, dann komm ganz schnell zu uns. Hier sammeln sich wirklich alle tollen Leute im Moment. Ja, ja, ich werde es versuchen, so weit wie möglich. Ja, und melde dich mal bei mir, vielleicht laufen wir uns dann über den Weg. Ja. Wir müssen leider jetzt Schluss machen. Schönen Gruß nach Gummersbach. Gummersbach, nichts gegen Gummersbach, aber ich kann es verstehen, wenn man ein bisschen anders drauf ist, muss man da raus. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's. Das war die erste Dekade Domian vor der Sommerpause. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Tom Bildhauer, Hans-Jürgen Wilde, Heike Schmidt, Karl Park, Tim Stienauer, Jan Hölz, Elke Büchter und Petra Grützmann. Wir haben Sommerpause bis zum 22.08. In der Nacht vom 23.08. auf 24.08. sind wir wieder da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Ich werde viel an euch denken. Ich hoffe, ihr an mich auch. Alles Gute, bleibt gesund, viel Spaß und ich freue mich dann, ich freue mich jetzt auf die Ferien, aber ich freue mich dann noch wieder auf die neue Staffel 1 Live Domian. Alles Gute, bis dahin. Ciao.